2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe, heute mit dem Wirtschaftsjournalisten und marxistischen Ökonomen Stefan Kaufmann. Gemeinsam wollen wir uns heute über die neuesten Entwicklungen im Welthandel, ausgelöst durch eine irrational erscheinende Zollpolitik der größten Volkswirtschaft der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika, befassen. Dazu stelle ich Stefan kurz vor. Stefan Kaufmann ist ein marxistischer Wirtschaftsjournalist und studierte Wirtschaftswissenschaften in Berlin-Paris. Er arbeitete lange als Wirtschaftsredakteur für verschiedene Zeitungen, ist derzeit freier Autor und schreibt für die Frankfurter Rundschau, Neues Deutschland und bis zu ihrer Einstellung 2023 auch für die Monatszeitung Ochi. Ferner ist er als Buchautor aktiv und schrieb diverse Bücher zu ökonomischen Themen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Vielleicht erstmal eine allgemeine Einordnung von Zollpolitik. Wir lebten jetzt lange in einem Zeitalter des Freihandels, in dem eher versucht wurde, Handelsbarrieren wie Zölle abzubauen und möglichst umfassende Freihandelsabkommen zu schließen, staatliche Regulationen abzubauen und das auch weitestgehend irgendwie zu privatisieren, teilweise mit irgendwelchen privaten Schiedsgerichten und ähnliches. Und diese Politik des Abbaus von Handelshemmnissen ist dabei durchaus im Interesse starker kapitalistischer Volkswirtschaften, deren Kapitale bereits auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind und von internationalen Märkten, billiger Arbeitskraft und globalen Lieferketten profitieren konnten. Jetzt ist es ja plötzlich alles ganz anders und wir reden jetzt über Zölle. Was ist überhaupt die Funktion von Zollpolitik im Kapitalismus? Naja, muss man ja schon sagen, dass Zölle waren ja früher was Normales. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann ausgehend von den USA und auch unter Druck der USA zum weltweiten Zollabbau. Im Prinzip sind Zölle ein ganz normales Ergebnis des Standortwettbewerbs, des Wettbewerbs kapitalistischer Standorte. Der Staat verlangt quasi für ausländische Waren eine Art Eintrittsgeld, treibt quasi den politischen Preis, erhebt einen politischen Preis auf die Einfuhr ausländischer Waren mit dem Ziel der Schädigung des Auslands, die ausländische Konkurrenz zu benachteiligen und umgekehrt die inländische heimische Wirtschaft zu stärken, indem man ausländische Waren künstlich verteuert, nicht künstlich, aber politisch verteuert. Insofern ist es ja auch kein Handelshemmnis, es ist eine Handelslenkung, der Versuch einer Handelslenkung zum eigenen Vorteil, eben zum Schutz des heimischen Gewerbes oder eben wie jetzt bei den US-Zöllen auch, nicht nur Schutz des heimischen Gewerbes, sondern auch der Versuch, ausländisches Kapital ins Land zu ziehen, indem man dem ausländischen Kapital sagt, wenn ihr hierhin exportieren wollt, dann müsst ihr die Zölle zahlen, wenn ihr euch gleich hier ansiedelt, dann müsst ihr sie nicht zahlen. Also insofern dient das auch der heimischen Akkumulation, der heimischen Wirtschaftsleistung. Dem gleichen Zweck kann aber auch Zollabbau dienen. Ne? Das ist klar. Es ist, wenn man die Zölle abbaut, dann werden ausländische Waren billiger. Und wenn diese ausländischen Waren Vorprodukte sind für die heimische Industrie, dann haben die geringere Kosten und haben dadurch internationalen Vorteil. Und man kann Zölle auch als Druckmittel einsetzen. So, dass man sagt, wenn ihr eure Märkte nicht öffnet, wenn ihr eure Zölle nicht abbaut, dann erhöhe ich Zölle oder dann hebe ich Zölle oder meine Zolleinführung als Drohung gegen andere Länder, ihre Märkte zugänglich zu halten und den Export zu fördern. Also es ist beides, eine Importbremse und eine Exportförderung könnte es auch sein. Also es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, was ist jetzt die politische Zielsetzung, also die Wirtschaftsentwicklungszielsetzung, die der jeweilige Nationalstaat treffen möchte. Also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, mal ganz, ganz weit zurückgegangen, wir wollen jetzt eine Schwerindustrie aufbauen, dann macht's Sinn, sehr, sehr hohe Zölle auf zum Beispiel Stahlerzeugnisse zu machen, damit eine eigene Stahlindustrie in dem Land sich entwickelt und man einen Grundstock für so eine Industrieentwicklung zum Beispiel hat. Also so klassischer, klassische nachholende Entwicklungspolitiken, wie sie dann vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden haben. Zum Beispiel Südkorea ist, glaube ich, so ein Beispiel, dass sich sehr, sehr stark mit so Zöllen abgeschottet hat vom Weltmarkt und dadurch geschafft hat, erst eine Schwerindustrie und später jetzt eben dann so eine digitale Industrie mit Samsung und allen drum und dran zu entwickeln. Ja, diese Politik wird ja auch manchmal Importsubstitution genannt. So, das hat natürlich, genau, das sind Versuche, eine heimische Industrie aufzubauen, hat immer den Nachteil, dass die heimische Industrie, das ist ja der Grund für den Zoll, ist ja, die heimische Industrie ist preislich nicht richtig wettbewerbsfähig. Und dieser Ausgangspunkt ist natürlich ein schlechter Ausgangspunkt für jetzt zum Beispiel Stahlindustrie. Klar kann man eine eigene Stahlindustrie aufbauen, aber wenn der eigene Stahl dann teurer ist als der Importstahl, dann haben die Bezieher von diesem Stahl, die inländischen Bezieher von dieses Stahls, dann auch einen preislichen Nachteil. Und dann ist es für den Standort schon überlegenswert, nicht doch den ausländischen Stahl zu nehmen, wenn er billiger ist. Zum Beispiel die US-Autoindustrie hatte jetzt das Problem, dass wenn die USA tatsächlich Zölle auf ausländischen Stahl erheben, dann hat die US-Autoindustrie, kann man den teuren heimischen Stahl benutzen. Und das gefällt denen auch nicht so gut. So, das ist ja der eine Punkt, insbesondere weil jeder Markt ja mittlerweile Weltmarkt ist, ne? Also insofern jede Industrie, jede heimische Industrie darauf angewiesen ist, möglichst billige Vorprodukte zu beziehen. Und wenn dann die heimische Produktion teurer ist, dann ist es unter Umständen schlecht. Ja, jetzt wurde zwar schon unter Obama teilweise in den USA versucht, Ländern wie beispielsweise China von bestimmten technischen Entwicklungen abzuschneiden, also zum Beispiel Begrenzungen einzuführen in Chip-Technologie. Da hat ja Trump jetzt auch Ausfuhr von bestimmten Chips nach China jetzt verboten, wodurch Nvidia jetzt irgendwie mit 5,5 Milliarden Euro Minus rechnet, habe ich heute gelesen. Aber generell war es ja schon eher die Ausnahme als die Regel, dass man da so eingegriffen hat. In den letzten 15 Jahren, ich hatte das mal nachgeguckt, sind über 20 Handelsabkommen verhandelt worden und davon waren 4 auch unter Beteiligung der USA, 10 allein Europa, ich glaube auch ziemlich viele Großbritannien, weil Großbritannien ja aus Europa raus ist und dann sozusagen eigene Handelsabkommen machen musste. Ich glaube TTIP und CETA sind so Begriffe, mit denen man noch was anfangen kann. EU-Mercosur, das pazifische Freihandelskommen, CPTPP, wo zum Beispiel auch China sehr, sehr gern mit dabei wäre. Und gerade China spricht ja in den letzten Jahren immer wieder dafür, dass man jetzt Freihandel einführen muss, auch den Freihandel schützen muss. Also ein Anzeichen dafür, dass die chinesische Wirtschaft aus Sicht der chinesischen KP-Führung einen neuen Stand der Konkurrenzfähigkeit erlangt hat. Aber auch schon in der letzten Amtsperiode von Trump wurde unter dem Stichwort America First erste Zölle eingeführt bzw. damit gedroht. Und auch Biden hat diese Zölle von Trump ja keineswegs alle wieder kassiert, sondern teilweise auch wieder weitergeführt. Also was hat sich jetzt insgesamt verändert, dass wir von so einem Zeitalter des Freihandels in einem Zeitalter des, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich eher einen Rückbau der Globalisierung kommen und wieder versucht wird, sich abzuschotten und in bestimmten Schlüsseltechnologien sowas wie eine Autarkie zu erreichen. Ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist ja Kennzeichen des Welthandels. Es setzt sich ja nie einfach nur eine protektionistische Linie durch. Es existiert ja alles immer gleichzeitig. Also Zölle erheben und gleichzeitig Freihandel einführen. Manchmal werden Zölle erhoben, um sozusagen Zollmauern in anderen Ländern abbauen zu lassen. Also es ist weil auch Ökonomen ja immer wieder warnen vor, jetzt kommt der Protektionismus. Es findet alles immer gleichzeitig statt, weil die Wirkungen von Zöllen gar nicht so eindeutig sind. Jeder Zoll kann einen Vorteil haben, hat aber auch einen Nachteil, insbesondere bei einer Wirtschaft, die so global inzwischen ist. Inzwischen wird ja nicht nur gehandelt, sondern die ganze Produktion findet ja weltweit statt. Die Produktion ist ja, es handelt sich ja, wenn wir über Welthandel reden, reden wir gar nicht über Handel, sondern eigentlich reden wir über Produktion. Weil es ist ja bekannt, dass ein iPhone oder ein Auto ungefähr 50 Mal die Grenzen wechselt, bevor es dann endgültig zusammengebaut wird. Insofern sind Zölle haben immer verschiedene Wirkungen. Deswegen gibt es immer Zölle und Freihandel immer nebeneinander. Was hat sich verändert? Es hat sich schon unter Barack Obama gab es ja das erste Gesetz zur Sicherung der Lieferketten. Insofern hat Trump das nicht erfunden. Was hat sich geändert seitdem? Es gibt auf der einen Seite eine verschärfte Situation auf dem Weltmarkt. Es gibt eine verschärfte Konkurrenz um die Erträge des Weltmarktes. Das Interessante dabei ist ja, dass wenn man sich anguckt, was machen so ein Zoll? Was machen so ein Zoll, wenn die USA jetzt einen erheben? Was machen die denn? Im Prinzip versperren die dem Ausland den Zugang zu amerikanischer Nachfrage. Ja, sie sagen quasi dem Ausland oder den ausländischen Unternehmen, ich baue hier eine Zollmauer um meine heimische Nachfrage auf. Das zeigt schon, was eigentlich derzeit das knappe Gut auf der Welt ist, nämlich genau diese Nachfrage. Ich finde es immer einen wichtigen Punkt, dass einem klar wird, das knappe Gut auf dem Weltmarkt ist heutzutage die Nachfrage. Die Produktion von Gütern ist offensichtlich kein Problem mehr. An Gütern herrscht viel mehr Überfluss. Die Unternehmen weltweit in vielen Branchen klagen über Überkapazitäten. Sie könnten viel mehr produzieren, als sie ohnehin produzieren. Und das, was sie produzieren, können sie nicht losschlagen. Also die Nachfrage fehlt. Nur, dass man sich kurz klar macht, dass dieses absurde Problem, das der Kapitalismus quasi erfunden hat weltweit und welthistorisch, dass ein Überfluss an Gütern zur Krise führt oder zu Konflikten führt, das sollte man schon im Hinterkopf haben. Weil ja auch immer wieder gesagt wird, zumindest aus Sicht der bürgerlichen Ökonomie, Aufgabe der Wirtschaft ist das Herstellen knapper Güter, also das Herstellen von Gütern für den Bedarf. Nein, vielmehr ist das Problem anscheinend inzwischen, dass es viel zu viele von diesen Gütern gibt. Insofern gibt es in vielen Segmenten des Weltmarkts inzwischen Überproduktion, aber das ist auch nicht unbedingt was Neues. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was sich objektiv notwendig ist, diese Zollschlacht jetzt nicht, sondern ich glaube, sie resultiert eher als so eine Art Neudefinition des Weltmarkts, überhaupt des Weltmachtgefüges durch die USA. Die US-Regierung ist offensichtlich unzufrieden mit den Erträgen, die dieser Weltmarkt den USA einspielt. Und in der Folge davon auch ist sie unzufrieden mit der Stellung oder dem Status, den die USA weltweit haben. Donald Trump spricht hier mal davon, es mangelt an Respekt gegenüber den USA. Was die USA beklagen oder was die US-Regierung ist ja quasi ihr relativer Misserfolg auf dem Weltmarkt und das übersetzen die US-Regierenden, aber auch alle anderen Länder, wenn es dann der Fall ist, direkt in eine unfaire Behandlung der eigenen Nation. Direkt wird immer geschlossen vom Misserfolg einer Wirtschaft hin zu, dass sie schlecht behandelt worden ist, dass sie unfair behandelt worden ist, also dass quasi das Recht der Nation auf Erfolg verletzt worden ist. Ich glaube, muss quasi irgendwas faul sein, wenn die sehr, sehr guten amerikanischen Produkte nicht den Absatz finden, wie Trump sich das vorstellt. Es muss etwas faul sein. Wenn wir keinen Erfolg haben, muss irgendjemand betrügen. Ne? We've been ripped off, sagt er immer wieder. Wir sind betrogen worden. Also insofern, glaube ich, was sich verändert hat, ist eine Art Neudefinition der US-Regierung der Weltmarktlage und auch der Weltmachtlage, weil dieser Weltmarkt, der wesentlich ein Produkt der USA ist mit Freihandel und so weiter, der hat ja vor allen Dingen auch den Aufstieg Chinas ermöglicht. Und China ist für die USA, zumindest aus der Sicht der USA, jetzt ein echtes Problem. Nicht nur, weil es ein Land ist, das hohe Wachstumsraten hat, sondern dagegen hätten die USA nichts, sondern weil China eine ökonomische Masse auf die Waage bringt, die dazu geführt hat, dass China jetzt inzwischen so groß ist, dass sie als Rivale, wie immer wieder gesagt wird, zu den USA agieren können. Wobei der Ausdruck Rivale immer interessant ist, weil also jemanden als Rivalen zu bezeichnen, damit gibt man ja quasi zu, dass der genau das Gleiche will wie man selber. Also insofern nicht anders ist als man selber. Ja, und in der Europäischen Union spricht man ja auch immer von China als dem strategischen Rivalen, beziehungsweise in der Bundesrepublik. Das ist ja durchaus auch angesichts sozusagen dieser Neubewertung der USA unter Trump, dass jetzt auch plötzlich die USA imperialistisch genannt wird, also aus so einem, sag ich jetzt mal, so vulgär antiimperialistischen aus Liberalismus heraus, dabei hat er eigentlich ja, würde ich fast schon sagen, also gerade wenn es jetzt um diese Verhandlungen mit der Ukraine geht, eher nur die Maske fallen lassen. Früher hat man das so ein bisschen freundlich gemacht und dann kam im Nachhinein dann irgendwie der Internationale Währungsfonds und hat gesagt, Leute, mal, ihr habt ja aber eine ganze Menge Schulden, pass mal auf, gar kein Problem, wir regeln das irgendwie, aber dafür müsst ihr bitte zum Beispiel diese Zölle senken, diese Handelshemmnisse abbauen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt Trump eben und sagt, vergesst diese internationalen Organisationen. Wir setzen uns jetzt hier mal am Tisch und wir handeln einen Deal aus. Ja, das ist insofern interessant. Zeigt aber, also es zeigt auf der einen Seite die Stärke der USA. Die können das einfach machen. Die können einfach sich mit der russischen Regierung hinsetzen und versuchen, einen Friedensvertrag auszuhandeln und gleichzeitig die ukrainische Regierung unter Druck setzen, dass sie ihre Rohstoffe exklusiv an die USA verkaufen. Früher war es dann tatsächlich eher so, dass, wie du gesagt hast, der IWF kam und der hat dann mit dem Land ein Strukturanpassungsprogramm beschlossen. Und das hieß vor allen Dingen mal sozusagen Konzentration auf die devisenfähigen Exporte, sprich die Rohstoffe. Und dann hat dieses Land das unterschrieben und hat seine Rohstoffe angeboten. Und dann ging die Konkurrenz los um, wer kommt daran? Wer kriegt sie zu welchem Preis? Inzwischen aber halten die USA es inzwischen anscheinend für nötig, sich diese Rohstoffvorkommen exklusiv zu sichern. Das heißt, sie verlassen sich nicht mehr darauf, dass der Markt ganz normal zu ihren Gunsten ausschlägt, dass der Markt ganz von selbst Ergebnisse zeitigt, die den USA nutzen, sondern sie halten das für nötig, per politischem Beschluss, wie auch mit den Zöllen, per politischem Beschluss zu versuchen, den Erfolg der USA zu garantieren. Insofern ist es auch ein Stück weit eine Schwäche der USA, weil sie geben zu, in der freien Konkurrenz ist der Nutzen der USA nicht mehr sichergestellt. Ja, zumal ja auch, ich sag mal, auch China zum Beispiel jetzt schon länger dieses Programm fährt, sich mit Direktinvestitionen zum Beispiel in Afrika Zugänge zu Ressourcen zu sichern, weil die ja auch wissen, sie sind eine wachsende Volkswirtschaft und sie wollen mit diesem China, was war es, China 2025? Made in China 2025, glaube ich, müssen sich ja auch dann die entsprechenden seltenen Erden und Rohstoffe und ähnliches sichern, um da konkurrenzfähig zu sein. Und die haben ja auch erklärt als Ziel, die USA überrunden zu wollen. Und die USA wehren sich jetzt sozusagen und sind noch stärker. Also gerade auch militärisch, glaube ich, kann man die USA kaum in Frage stellen. Aber ökonomisch ist es dann vielen nicht mehr ganz so offensichtlich, warum man nicht vielleicht doch vielleicht neue internationale Organisationen wie die von den BRICS-Staaten jetzt bevorzugen sollte vielleicht oder nicht direkt auch mit China oder beispielsweise Russland ins Gespräch kommen sollte. Das ist interessant mit dem, dass du sagst, die USA sind militärisch überlegen, ja. Dennoch gibt es ein Leiden der US-Regierung an einer militärischen Schwäche. Und dieses Leiden unter militärischen Schwäche besteht, glaube ich, nur darin, dass sie sagen, in bestimmten Teilen der Welt, wie zum Beispiel im südchinesischen Meer, da wird China zu einer Bedrohung. Insofern definieren sie China gar nicht als globale Bedrohung. Das kann China noch gar nicht. Aber allein, dass es bestimmte Gegenden in der Welt gibt, wo die US-Herrschaft nicht mehr uneingeschränkt ist, interpretieren die USA gleich als eigene Schwäche, die auszugleichen wäre. Übrigens, nochmal kurz, weil du gerade gesagt hast, mit dem IWF und den Investitionen, es gibt ja, der IWF spielt ja jetzt gerade eine ganz interessante Rolle im Fall von Argentinien. Argentinien hatte sich nämlich von China eine Kreditlinie gesichert. Argentinien ist hoch verschuldet, hatte sich deswegen vor einigen Jahren eine Kreditlinie der chinesischen Zentralbank über 18 Milliarden Dollar gesichert. Die USA fanden das überhaupt nicht komisch. Die USA haben gesagt, das sollte Argentinien besser lassen. Hat Argentinien aber nicht gelassen. Was die USA jetzt organisiert haben, ist ein neuer Kredit des Internationalen Währungsfonds über 20 Milliarden für Argentinien, um eben dieser chinesischen Investitionsstärke, also um China als Kapitalgeber entgegenzutreten, woran man sieht, die USA kritisieren zwar die ganze Zeit die internationalen Organisationen im Falle des IWF, aber funktionalisieren sie im eigenen Interesse. So, insofern, in diesem Sinne funktioniert das System noch für die USA. Ja, also wir haben ja vorhin schon ein bisschen etabliert, dass für bestimmte Kapitalfraktionen kann Zollpolitik kurzfristig in ihrem Interesse liegen, nämlich für die, die auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind und den Schutz brauchen, um sich selbst aufzubauen, vielleicht auch bis zu dem Punkt, dass sie dann irgendwann weltmarktfähig sind. Vielleicht sprechen wir jetzt mal über die konkreten Ziele der Trump-Regierung mit der Einführung der Zölle. Insbesondere gegenüber China, aber ja auch gegenüber Europa und anderen Zulieferernationen auf der ganzen Welt. Also du hast es ja gerade gesagt, die IWF-Anpassungsprogramme, also neben der Tatsache, dass sie oft auch so Sozialabbau im Innern eingefordert haben, also Ausbau von Bildungssystemen, Gesundheit und so weiter und so fort, Renten und einiges andere musste man da auch streichen, war das eine starke Fokussierung auf Export. Damit natürlich erstens Rohstoffe, aber zweitens auch so Vorwaren für die eigene Fertigung, die man auf diese Art und Weise sich dann gesichert hat als kapitalistisches Zentrum. Nun hat man sich also diese internationale Arbeitsteilung ja ein bisschen auch sabotiert, indem man dann zum Beispiel Zulieferernationen der Welt wie Vietnam oder andere Volkswirtschaften der Peripherie, Zulieferer von Agrarwaren und so Low-Tech-Vorprodukte für das kapitalistische Zentrum jetzt mit Zöllen belegt. Also wer genau profitiert denn jetzt eigentlich von dieser Art von Zollpolitik? Welchen US-Kapitalfraktionen kommt es denn zugute oder kann man das überhaupt sagen, oder ist es gerade durch diese Mindestzölle in alle möglichen Richtungen, also jetzt momentan ist ja überall noch 10% Zölle irgendwie angelegt, bei China 145% Zölle und zwischenzeitlich sollte die EU 25% Zölle zahlen. Das ist jetzt aber erstmal ausgesetzt, weil die Trump-Regierung plötzlich gemerkt hat, unser Staatsanleihenmarkt bricht uns ein bisschen weg, also das Kapital, und die haben gar keine Vertrauen mehr in die US-Leitwährung. Also für wen war das eigentlich gedacht? Wer sollte davon profitieren? Und wie realistisch ist das eigentlich? Ja, die Frage nach den Kapitalfraktionen, welche da profitieren, so gut kenne ich mich jetzt mit der US-Wirtschaft auch nicht aus. Man kann natürlich sagen, dass die Kapitalfraktionen, die Unternehmen davon profitieren, die im Wesentlichen auf dem Inlandsmarkt ihre Beschaffung organisieren, also die im Inlandsmarkt, die in den USA kaufen, ihre Vorprodukte oder ihre Produkte, weil die nicht unter Zölle fallen. Also insofern, je lokaler die Produktion ist, umso eher profitiert ein Unternehmen. Das gilt übrigens auch für Unternehmen, die exportieren, weil die leiden jetzt natürlich darunter, dass das Ausland Gegenmaßnahmen ergreift. So, aber für ein Unternehmen, das im Wesentlichen im Inland beschafft und verkauft, das hat jetzt natürlich weniger ausländische Konkurrenz. So, das werden die, und Schaden tun diese Zölle natürlich allen, die mit dem Ausland handeln, insbesondere die aus dem Ausland Vorprodukte beziehen, was ja wirklich viele sind. Also deswegen Unternehmen wie Tesla oder die Apple, aber auch die Supermarktkette Walmart, die ja im Wesentlichen aus China bezieht, sind natürlich sehr gegen diese Zölle, weil quasi der Bezug ausländischer Billigware oder ausländischer Ware ihr Geschäftsmodell ist. So, insofern lässt sich das immer schwer sagen. Auch was wir vorhin hatten mit dem, klar, man kann natürlich auch Stahlzölle, wie die USA gemacht haben, Zölle auf Stahl erheben, aber dann hat die heimische Autoindustrie einen Nachteil, weil die den teuren Stahl beziehen muss, unter Umständen, weil der ausländische Stahl sich so stark verteuert hat durch den Import. So, ich glaube aber, dass die Entscheidung der USA, der US-Regierung, ich sage mal US-Regierung, weil das ist ja nicht Trump allein, ist nicht Ergebnis einer Abwägung. Die Kapitalfraktionen profitieren, die anderen Kapitalfraktionen haben einen Nachteil, und dann rechne ich das auf und dann mache ich einen Strich und darunter sage ich dann, netto bringt das jetzt einen Gewinn. Das lässt sich so gar nicht ausrechnen. Das sind Zölle und auch ein viel zu großes Instrument, als dass man so den Erfolg der heimischen Wirtschaft wirklich absichern kann. Und auch ein grobes Instrument, oder? Ich meine, wenn man Pauschalzölle, wir haben ja vorhin schon etabliert, dass es irgendwie Sinn macht, dann schon einigermaßen zielgenau zu gucken, worauf erhebe ich Zölle. Wenn man einfach nur sagt, dieses Land pauschal das, dann ist es ja egal, ob irgendwie Stahl oder Reis oder, also das gilt dann ja pauschal für alles, was da importiert wird. Also nichts mit Zielgenauigkeit. Nee. Und was auch, deswegen ich auch denke, dass das sich hier nicht um eine Abwägung handelt, ist ja, was sagt denn die US-Regierung, was sie damit verfolgt? Welches Ziel? Welches Ziel verfolgt denn die US-Regierung? Was ohnehin schwer zu sagen ist, weil mal werden Zölle eingeführt, dann werden sie wieder abgeschafft, dann werden sie aufgeschoben, dann werden neue eingeführt und so weiter und so fort. Es herrscht ja eine allgemeine Unsicherheit, was überhaupt passieren wird. Also nicht nur, was überhaupt beschlossen wird, sondern auch, was die Folgen davon sein werden. Und wenn man sich die Ziele anguckt, die die US-Regierung nennt, dann kommt da ein ganzer Strauß an Vorhaben, die zumindest laut der US-Regierung, die sie dabei verfolgt. Jetzt, wie gesagt, Heute kam auf einmal von irgendwer die Idee, eigentlich geht es in den USA nur darum, Flüssiggas zu verkaufen. Dann wird von der US-Regierung selbst gesagt, sie wollen mit den Zöllen Einnahmen erzielen. Das ist der US-Finanzminister hat gesagt, 600 Milliarden Dollar bringt uns das pro Jahr. Es werden wahrscheinlich wesentlich weniger sein. Ein weiteres Ziel, was genannt wird, ist eben, dass die US-Regierung unzufrieden ist mit den Erträgen des Weltmarkts, die in den USA anfallen. Die sogenannten Handelsbilanzdefizite sollen ausgeglichen werden, indem die Importe verringert werden. An der Stelle sieht man schon, Moment, das Ziel, Einnahmen aus Zöllen zu generieren, widerspricht dem Ziel, Importe zu behindern. So, weil wenn die Importe behindert werden, dann fallen auch keine Einnahmen an. Gut, dieser Widerspruch bleibt so stehen. Dann gibt es das Ziel, ausländische Märkte zu öffnen, dass man Zölle erhebt, damit zum Beispiel Länder wie China, aber auch andere Staaten Südostasiens ihre Zölle ihrerseits senken. Und dann gibt es auch noch einen ganzen Strauß von außenpolitischen Zielen, für die diese Zölle in Anschlag gebracht werden, zumindest laut US-Regierung. Da geht es um die Schädigung der Regierung in Venezuela, die Washington nicht passt. Es geht darum, Kanada zu bestrafen, weil es gegen den Fentanyl-Schmuggel nicht genug tut, ähnlich wie im Falle von China. Es geht gegen Mexiko. Es gibt Zölle gegen Mexiko, die begründet worden sind mit dass Mexiko nicht genug gegen die Migration tut in die USA und so weiter und so fort. China wird bestraft dafür, dass es Russland unterstützt. Das sind so viele außenpolitische Ziele, die auch mit den Zöllen verfolgt werden oder zumindest wird gesagt, dass sie damit verfolgt werden, dass mir eher dahinter auch mit der ganzen Widersprüchlichkeit und Schwankungsunfähigkeit dieser Politik, dass mir dahinter eher eine Art umfassende imperiale Unzufriedenheit der USA zu stehen scheint, wie die USA im Weltgefüge dastehen. Das ist, weil alles, was sich gerade eben gesagt wird, wird ja auch immer mit, die ganzen Zölle werden ja immer begründet, legal mit Ausnahmezustand, mit Notstand, nationaler Notstand. Und dieser nationale Notstand entsteht aus einer Bedrohung der nationalen Sicherheit. Das ist, was die US-Regierung macht. Das ist, womit sie ihre Maßnahmen begründet, auch rechtlich. Und ich glaube, darin kann man so ein bisschen zusammenfassen. Die USA sehen sich, ihre Wirtschaft, aber auch ihre Weltmacht bedroht. Und das interpretieren sie als Bedrohung der nationalen Sicherheit, weil Sicherheit für die USA ist nur gegeben, wenn sie uneingeschränkte Weltmacht sind. Aber wie rational ist das? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Frage der Bilanz, der Handelsbilanzüberschüsse sprechen, dann ist es doch eigentlich so, die USA stellen mit dem Dollar die Leitwährung, an der sich eigentlich alle orientieren. Also wenn man sich nicht sicher ist, ich handle jetzt mit Partner B irgendwie und ich weiß nicht genau, wie stabil dessen Währung ist, und dann einigt man sich drauf, okay, man geht einfach auf eine größere Währung, und das ist in aller Regel der Dollar. Also ich meine, der Euro ist jetzt auch schon, hat einen gewissen Anteil an Handelsgeschäften und auch an so Krediten übernommen in den letzten Jahrzehnten, seitdem es ihn gibt, weil er dann auch ein bisschen stabiler ist. Auch in Remini wird jetzt ein bisschen mehr gehandelt als früher, aber eigentlich ist die Währung, wo alle Nationen mit handeln, immer noch der Dollar. So. Und das heißt natürlich aber auch, alle brauchen Dollar. Und die USA stellen diesen Dollar bereit, und es kann denen doch eigentlich völlig egal sein, ob sie dafür Dollar drucken oder nicht. Weil letztendlich sie konsumieren, also sie verteilen Dollar nach außen und bekommen dafür Waren, also tatsächlich einen materiellen Wohlstand, mit dem sie irgendwie was anfangen können. Egal, ob es jetzt irgendwelche Vorprodukte, Rohstoffe oder Walmart-Waren aus China sind. Also die USA kaufen ein, und alles, was sie dafür geben, sind Nullen und Einsen in irgendwelchen Computerprogrammen. Und das ist doch eigentlich ein total gutes Geschäft. Also solange diese Leitwährung stabil ist, kann man vom Reichtum der Welt profitieren. Man kann sich diesen materiellen Reichtum aneignen, und alles, was man dafür gibt, sind eigentlich wertlose Zeichen, die, in denen kein echter materieller Wert steht. Also ein totales Gewinn. Wenn man das jetzt aber gleichzeitig mit so einem oberflächlichen Blick auf Handelsbilanzen sagt, oh nein, aber da machen wir doch Minus eigentlich, dann ist es doch total fetischistisch, auf diese Zahlen zu gucken, weil eigentlich profitiert man davon. Ist es dieser Warenfetischismus, von dem Marx geschrieben hat, oder was steckt dahinter? Ich kann immer nur, in diesen ganzen Sachen kann man immer nur vermuten. was das Movens der US-Regierung ist. Aber klar, das ist ein starkes, ein verbreitetes Argument gegen die Politik der US-Regierung, dass gesagt wird, ja, ihr habt ein Handelsbilanzdefizit, aber wo ist denn das? Also ihr gebt mehr, ihr habt mehr Importe als Exporte, also ihr habt mehr Importausgaben als Exporteinnahmen und insofern ist doch kein Problem. Die Differenz liegt ja einfach darüber, dass ihr eure Dollars druckt. Im Ende muss man sich klar machen, im Prinzip bedeutet ein Handelsbilanzdefizit oder ein Leistungsbilanzdefizit genauer, dass die USA sich netto gegenüber dem Ausland verschulden. Also im Prinzip zahlen die USA ja nicht mit Dollars, die sie drucken und einfach in die Welt pumpen, sondern, also das ist zwar das Ergebnis, aber im Prinzip bedeutet ein Leistungsbilanzdefizit, die USA verschulden sich gegenüber dem Ausland. Da wird gesagt, das ist doch kein Problem, weil, wie du gesagt hast, die ganze Welt will den Dollar, die ganze Welt will Dollarforderungen an die USA, weil der Dollar so eine tolle Weltleitwährung ist. Das bedeutet, das geht ja auch gut, und man muss ja auch mal sagen, das ist ja jetzt auch lange so gewesen. Das bedeutet aber, wenn die USA ihre Defizite finanzieren durch Schulden, dann ist die Frage, wie lange das gut geht, eine Frage nach der Kreditwürdigkeit der USA. Also, weil man kann ja den Status des Dollar als echtes Geld, kann man ja nicht als gegeben voraussetzen, sondern das ist ja auch sozusagen eine, das ist nichts, was für die Ewigkeit sein muss. Und jetzt kann man sagen, über ihre Defizite, zum Teil auch über ihre große hohe Staatsverschuldung, nutzen die USA ihre Kreditwürdigkeit in der Welt. Also sie nutzen die Weltgeldstellung des Dollars, sie strapazieren diese Stellung aber auch. Das hat man ja jetzt auch gesehen bei diesem kleinen Dollar-Crash und dem Crash der US-Staatsanleihen, dass die USA nicht ganz frei sind, Defizite zu machen, sondern es ist eine Frage der Kreditwürdigkeit. Diese Kreditwürdigkeit wird quasi ständig bewertet an den Weltfinanzmärkten und bislang geht diese Bewertung gut aus. Es ist keine Frage, dass der Dollar die erste Währung der Welt ist. Andererseits, ich vermute, so wie die US-Regierung agiert, vermute ich, dass ihr trotzdem diese Abhängigkeit nicht passt. Es wäre, dass sie zumindest, ja, dass diese Abhängigkeit ihr nicht passt. Es ist ja auch interessant, dass vor ein paar Monaten hatte Trump schon einmal Zölle angedroht für alle Länder, die sich vom Dollar abkoppeln wollen. So, also insofern sieht man, dass die US-Regierung den Weltgeldstatus des Dollars zwar genießt, aber auch nicht einfach als gegeben voraussetzt. Vielleicht ist das auch ein Movens. Regierung. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass auch durchaus auch die Europäische Union mit dem Euro, das ist ja auch einer der Gründe gewesen, den einzuführen, das in Frage zu stellen. Und auch China bemüht sich ja auch sehr stark darum, größere Anteile am Welthandel am Renminbi zu koppeln. Und also sozusagen selbst, auch da ist die Ambition dieser Wirtschaftsräume, selbst gerne Weltwährung werden zu wollen. Aber eben genau, um in diesem Genuss zu kommen, sich tatsächlich einen materiellen Reichtum aneignen zu können, indem man einfach nur in die Diskussion, was ist jetzt echtes Geld, möchte ich nicht kommen, aber ich würde trotzdem nochmal sagen, Nullen und Einsen sozusagen im Tausch dazu zur Verfügung zu stellen. Also wenn man danach geht, dann glaube ich, was es an Ansprüche auf Wert gibt, ist ja überhaupt nicht gedeckt von dem, was es an realen Wert auf der Welt gibt. Also das geht ja, glaube ich, in keine Richtung so richtig auf. Das ist alles eine Frage des Glaubens daran. Aber die USA, also die wurden ja jetzt nicht gechallenged, sie haben sich jetzt selber in diese Situation gebracht, dass das angezweifelt wird und dass es jetzt diese Warnung von den Märkten gab, dass die Staatsanleihen vielleicht doch nicht ganz so safe sind. Also vorher gab es ja nicht wirklich einen Anlass zu vermuten, dass es war ja eher immer so, wenn irgendwo eine Krise ist, dann fliegt man erstmal in den Dollar, weil der Dollar ist auf jeden Fall das, was steht, ne? Also bei Warren Buffett heißt es immer so, das ist ja der berühmte Investor, dass wenn der irgendwo eine Krise sieht, dann flieht er erstmal in den Dollar und das hat sich für ihn immer ausgezahlt. Und das geht jetzt irgendwie nicht mehr auf. Und dass dieses seit 50 Jahren existierende nach Bretton Woods sozusagen System, also nach dem Auflösen von Bretton Woods, existierende System wird jetzt vor den USA selbst in Frage gestellt. Ist das nicht dumm? Wenn das die Intention ist der US-Regierung, ja, das wäre schon sehr dumm, weil auf ihrer Kreditwürdigkeit und auf ihrer Finanzmacht, noch mehr als auf ihrer Wirtschaftsmacht, beruht ja die Weltmacht der USA im Wesentlichen und auf ihrem Militär natürlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die da wirklich vorhaben. Aber ich würde sagen, dass dieser Mini-Crash bei US-Staatsanleihen schon zeigt, dass dieser Status des Dollars angegriffen ist. Und wenn man sich unter Ökonomen umhört, und dann kommen zwei Sachen mit großer Regelmäßigkeit. Erstens die Frage, wie lange ist der Dollar noch Weltgeld? Das ist dann eine Frage, die läuft quasi. Das Urteil fällt immer wieder für den Dollar aus. Aber die Frage liegt quasi alle paar Monate auf dem Tisch. Das ist das eine. Und das zweite ist die letzte Antwort immer, die Ökonomen geben, warum der Dollar das Weltgeld ist, lautet immer, es gibt keine Alternative. Das ist eine zweischneidige Begründung für den Dollar. Also dass er zwar jetzt vielleicht auch nicht so toll ist, wie er mal gewesen ist, aber dass es schlicht keine Alternative gibt. So. Aber du, ich weiß nicht, ob die US-Regierung wirklich an dem Weltgeldstatus des Dollars zweifeln oder was die da vorhaben. Das werden wir sehen. Ja, also scheinbar ist es ja auch so, es gibt so ein paar Spielereien, die da so gemacht worden sind, und unter anderem haben sich ein paar Leute angeguckt, Thema Handelsbilanzüberschüsse, wie kommen denn eigentlich diese Zölle zustande, und haben dann mal ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, und dann stellt sich raus, dass ChatGPT anscheinend ungefähr diesen Schlüssel, der ja auch dann vom US-Finanzministerium, glaube ich, veröffentlicht worden ist, wie sich das errechnet hat, selbst vorschlägt. Und am Ende haben sie einfach nur tatsächlich sich die Handelsbilanzüberschüsse angeguckt, das irgendwie durch zwei geteilt, und das hätte ChatGPT vorgeschlagen, und das hat die US-Regierung dann einfach so umgesetzt. Also so richtig ein riesiger Plan scheint dahinter nicht zu stecken. Sind das Amateure, die da im Werk sind, oder ist es vielleicht tatsächlich nur, wie auch teilweise gemutmaßt wird, diese Zölle wurden nur eingeführt, um so Leverage in Verhandlungen zu haben, um dann die einzelnen Nationen zu sich an den Tisch bitten zu können, um dann nochmal da so Fronten aufbrechen zu können. Und also es ist eigentlich eh nur ein Hoax und irgendwie so ein Druckmittel gewesen, um wieder irgendwelche Vorteile raushandeln zu können. Das sieht im Moment so aus. Das sieht im Moment so aus, als ob sie da sich jede Menge Verhandlungsmasse schaffen. Und das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, inwiefern sie, also die US-Regierung, da in der Lage ist, das als Verhandlungsmasse auch zu nutzen. Ganz kurz zu dieser Art und Weise, wie jetzt diese sogenannten reziproken Zölle berechnet worden sind von der US-Regierung. Ja, es war tatsächlich so, dass sie einfach sich quasi das Handelsbilanzdefizit oder den Handelsbilanzsaldo jeweils mit einzelnen Ländern angeguckt haben und gemessen daran die Höhe der Zölle festgesetzt haben, was einigermaßen absurd ist. Was aber schon ganz interessant zeigt, ist die Haltung der US-Regierung, nämlich jedes Land, das einen hohen Handelsüberschuss mit uns macht, wird bestraft. Man sieht den Strafcharakter dieser Zölle. Ausgehend vom Ergebnis des Handels wird eine Strafe festgesetzt. Und dann wird man mal weitersehen. Es ist, da steckt vielleicht kein genialer Plan dahinter, aber es zeigt den festen Willen der Weltmacht Nummer 1, dagegen anzugehen. Und ich glaube ja auch, dass diese Willkür, ich weiß nicht, ob wir sich einen Spaß draus gemacht haben, aber eine Demonstration ist es schon. Es ist uns komplett egal, ob das irgendwie wissenschaftlich fundiert ist. Es ist nämlich überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Aber gerade das zeigt, wir haben einen eisernen Willen, das durchzusetzen. Und zwar nicht mit Verweis auf eine ökonomische Theorie, die irgendwie allen nutzt, sondern mit dem Verweis auf pure Gewalt. Also es sind pure Machtdemonstrationen. Hm. Ja, und gleichzeitig ist ja auch bekannt geworden, dass es eine ganze Reihe von Insiderhandel gegeben hat, rund um die US-Administration und den ganzen Beratern und der wilden Zusammensetzung, die die Trump-Regierung da hat. Und Branko Milanovic hat auf Twitter beziehungsweise X so ein bisschen rumspekuliert und hat gemutmaßt, dass es vielleicht auch einfach nur so ein reiner Bereicherungsmechanismus ist. Also dass sozusagen durch diese Disruption ganz klar ist, da wird jetzt erstmal was zusammenbrechen. Und wir haben es ja auch gesehen, die Aktienmärkte sind erstmal eingebrochen, insbesondere auch die amerikanischen Börsen haben sehr, sehr starke Verluste zu erleiden gehabt, aber natürlich auch DAX und so weiter und so fort. Und man kann ja dagegen, also man kann ja auf sinkende Aktienkurse wetten. Und ich glaube, man kann da auch ganz gut reich werden. Was hältst du davon, dass es einfach wirklich von der Idee, dass man sich da einfach nur mal die Taschen ein bisschen voll macht und das pure Korruption ist? Wird dann die Geschichte vielleicht zeigen, ich weiß es immer nicht, sollte das wirklich nur individuelles Fehlverhalten sein, dann kann man dazu von außen gar nicht viel sagen, dann war das so. Was man gesehen hat an den Märkten, waren der gigantische Verlust. Also ich glaube, in der Spitze war Elon Musks Vermögen, glaube ich, 150 Milliarden weniger geworden. Und es kursierte auch immer diese Zahl, dass innerhalb einer Woche 6 Billionen Dollar an den US-Börsen verschwunden sind. Also eine gigantische Entwertung stattgefunden hat. 6.000 Milliarden Dollar einfach weg. Also erstmal gab es eine riesige Entwertung. Und ist klar, das könnte ein genialer Raubzug gewesen sein. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber ich habe auch diese Szenen gesehen im Weißen Haus. Donald Trump umgeben von verschiedenen Investoren. Und er stellt die alle so vor und sagt, ja, das ist Charles Schwab, der hat letzte Woche 50 Milliarden verdient. Und das ist XY, der hat 100 Milliarden verdient. Wo er geradezu damit prahlt, dass seine Kumpels da viel Geld mitgemacht haben. Mir schien es eher so, als ob Donald Trump hier sagt, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich meine, die Frage, was er jetzt wirklich an Werten, da sind wir dann doch wieder bei der Frage echtes Geld und so, was da jetzt wirklich an Werten vernichtet worden ist, oder nicht, ist ja vielleicht mal die nächste. Also es ist ja eigentlich fiktives Kapital, wie Marx es genannt hat. Ob man jetzt, also eigentlich müsste man sich ja angucken, was ist jetzt Tesla ganz real wert an Investitionswerten. Also was würde man bekommen, wenn man das, was die Grundstücke, die Fabrikhallen, die Rohstoffe so wert sind, verkaufen, dann kann man vielleicht noch sagen, ja, und da gibt es noch ein Potenzial von so und so viel realen Gewinnen in den nächsten Jahren und dann hat man irgendwie den Wert von Tesla, aber so funktionieren ja Aktienmärkte eigentlich auch nicht, sondern da ist ja schon, wie auch beim Betongold, so ein bisschen der Trend, dass dann immer mehr Jahre in die Zukunft geguckt wird, was ist das Potenzial, also das spricht ja eigentlich dafür, dass es eh alles Schall und Rauch ist und immer mehr auch wird. Ja, naja, aber also ich sage dazu, klar, ist ein großes Thema, aber auch fiktives Kapital ist Kapital. Der Rückbezug des weltweiten Kapitals auf das, was es dann eigentlich wert ist, der wird nie stattfinden. Es gibt zwar an den Finanzmärkten die lustige Kennzahl-Kurs-Buchwert-Verhältnis. Also der Buchwert ist quasi die Anlagen und Fabriken zu Wiederbeschaffungswert. Also ich glaube, es geht so ungefähr in die Richtung von dem, was du meinst mit echter Wert. Und das im Verhältnis zum Kurswert, also zur Börsenkapitalisierung. Und natürlich liegt das nie bei 1, sondern immer bei einem Mehrfachen davon. Erstmal ist es unabhängig davon, ob das jetzt, was jetzt der wirkliche Wert ist. Fiktives Kapital ist auch Kapital, stellt Reichtum dar. Und wenn das weg ist, dann haben wir eine Krise. Und wenn es wächst, dann haben wir eine Aufschwung. Inklusive Arbeitsplätzen und Fabriken und Investitionen und Produktion und Gütern und so. Also die Aufblähung des fiktiven Kapitals zieht schon einiges nach sich, weil man muss sich auch klar machen, wenn immer wieder gesagt wird, diese Weltwirtschaft ist finanzialisiert. Das ist im Prinzip des Kapitalismus immer finanzialisiert, weil es zählt ja immer nur die Summe, die unterm Strich bei rauskommt. G-Strich oder in der Profit und so weiter. Finanzialisiert aber heißt ja heutzutage auch, alles hat seinen Ausgangspunkt im Kredit. Also alles fängt an mit einem Kredit, der aufgenommen wird, investiert wird, um daraus mehr zu machen und so weiter. Also der Kredit, aber jetzt die Börse ist ja quasi die Quelle von allem und von allem Realen eben auch. Ja, dann muss ich vielleicht doch nochmal auf Branko Miladinović kommen, weil der ja jetzt auch sich ein bisschen so äußert von wegen, ich verstehe die ganzen Linken gar nicht, dass sie sich jetzt plötzlich traurig darüber sind, dass Aktien sinken, weil davon sind doch eh nur die Kapitaleigentümer betroffen und jetzt nicht die lohnarbeitende Klasse. Also insofern, wenn es um das eher kurzfristige Interesse der Lohnabhängigen darum geht, nächste Woche noch einen Job zu haben, dann sollte das vielleicht schon in deren Interesse sein, dass die Aktienmärkte so nicht zusammenbrechen? Ist das das, was du jetzt gerade gesagt hast? Ich fürchte ja, also weil es ist ja wie klar, es gibt einen Klassengegensatz und die eigentumslose Klasse wird ausgebeutet, aber damit bleibt die eigentumslose Klasse ja abhängig vom Erfolg der Eigentümer. Sie bleibt abhängig vom Bruttoinlandsprodukt und eben auch an dem ganzen Kredit, vom ganzen Kreditüberbau dieser Geschichte. Also es ist ja eine Zwangskopplung. Es ist nicht schön, es fällt auch negativ auf die Produzenten zurück, aber es ist ja so. Deswegen findet man den Kapitalismus ja so blöd. Gut, aber wenn wir jetzt schon bei der lohnabhängigen Klasse sind, also welche Auswirkungen hat diese Form des Protektionismus denn auf die Lohnabhängigen in den USA? Also ich glaube, was wir jetzt schon mal etablieren konnten, ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, so wie Trumps verspricht. Aber führt sie dann zu neuen Belastungen, beispielsweise durch Inflation? Also wenn Zoll erhoben wird auf Produkte des täglichen Bedarfs, dann kann es nicht vielleicht auch zu Engpässen bei der Versorgung mit bestimmten Gütern des Alltagsgebrauchs werden. Also während Corona haben wir ja teilweise auch erlebt, wie schnell Knappheit beim Wegbrechen des globalen Handels entstehen kann, also bei so Masken. Also es gab Schwierigkeiten, so eine simplen Stoffmasken zu beschaffen. Das war jetzt nicht das Einzige. Und was wird es vielleicht auch langfristig für Folgen für die amerikanische Wirtschaft haben? Also diese Zollpolitik schadet bei den transnationalen Lieferketten ja eigentlich selbst den in den USA produzierenden Gewerbe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie sind die Aussichten für die lohnarbeitende Klasse in den USA? Wird sich da jetzt Armut noch breiter machen als ohnehin schon? Ich glaube, das ist ausgemacht, dass das so ist. Also in wenigem, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ich lese nur, was ausgerechnet wird. Und dass diese Zölle ja die Lohnarbeitenden in den USA in ihrer Funktion als oder in ihrer Rolle als Konsumenten und Konsumentin wird das teuer. Also ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, für den amerikanischen Durchschnittshaushalt $3,000 bis $4,000 mehr im Jahr an Haushaltsbudget, an Konsumausgaben, einfach dadurch, dass die Inflation steigt. Bei der Knappheit, die du angesprochen hast, in Bezug auf Corona, würde ich denken, wahrscheinlich wird es sich weniger um eine Knappheit an Gütern handeln, sondern mehr um eine Knappheit an Geld auf Seiten der Lohnabhängigen. Und das ist ja dann sowieso die Knappheit, die letztlich immer reinschlägt. Es kann natürlich sein, es ist ja durchaus möglich, dass diese Zölle auch dazu führen, dass Druck auf verschiedene US-Unternehmen nachlässt und neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist durchaus denkbar. Und es ist genauso denkbar, dass die Importzölle die inländische Produktion verteuern und den Export schwieriger machen und es deswegen wieder Entlassungen gibt. Was das netto heißt für die, also sagen wir so, was das netto für das Kapital am Ende heißt, wofür dann die Lohnabhängigen haftbar gemacht werden durch mehr Leistung oder weniger Lohn und so weiter. Das wird man irgendwie sehen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch nochmal zu dem Argument, dass da immer wieder gesagt wird, er möchte Industriearbeitsplätze schaffen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Mann wie Trump Arbeitsplätze im Kopf hat, wenn er Weltpolitik betreibt. Und B, kann ich mir schlecht vorstellen, dass eine Regierung einen Welthandelskrieg vom Zaun bricht, quasi als Dienstleistung an der lohnabhängigen Klasse, um die mit Arbeit zu versorgen oder am besten noch mit Beschäftigung zu versorgen, als wären die irgendwie, müssten die beschäftigt werden. Das vermute ich wahrscheinlich eher nicht. Deswegen das Arbeitsplatzargument an der Stelle, wie auch sonst immer, ein gelogenes ist. Höchstens in der Form, dass gesagt wird, wir wollen Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsplätze, wann werden Arbeitsplätze geschaffen beim Unternehmen, wenn sie einen Profit bringen. Und insofern Arbeitsplätze, das ein Synonym sind für Umsatz und Gewinn. Und dass deswegen eine Förderung des heimischen Kapitals oder der heimischen Industrie der Bevölkerung übersetzt wird als Dienstleistung an ihnen, nämlich an den Arbeitsplätzen, die letztlich den Profit produzieren. Ich glaube, das ist eine Art und Weise, die Politik zu verkaufen, das Argument mit den Arbeitsplätzen. Welche Auswirkungen wird das haben auf die US-Wirtschaft? Man weiß es nicht, aber eins scheint schon klar zu sein. Was hier gerade passiert, ist kein Konjunkturprogramm. Das ist kein Konjunkturprogramm. Es ist die Wirtschaft anderer Länder wird geschädigt, aber die Wirtschaft der USA wird auch geschädigt, zu sagen. Das wird mittlerweile ja auch von der US-Regierung zugegeben. Trump hat ja gesagt, es ist eine Medizin, die wir nehmen müssen. Die kann bitter sein, aber langfristig wird sie America wieder great machen. Erstmal wird zugestanden, das hier ist kein Wachstumsprogramm, sondern das ist eigentlich eine Machtprobe. Es ist, ich würde denken, die USA, insofern ist der Ausdruck Welthandelskrieg, glaube ich, angemessen, weil es im Krieg nicht darum geht, Wohlstand zu schaffen, sondern im Krieg geht es erstmal darum, dem Gegner Schäden zuzufügen. Die müssen groß genug sein und gleichzeitig sich selbst in die Lage zu versetzen, Schäden einzustecken, die möglichst geringer sein sollen als die des Gegners. Also es geht um eine Verteilung von Schäden an der Stelle. Und insofern ist das kein, ja, ist das kein Konjunkturprogramm. Übrigens auch die Sache mit, wenn jetzt gesagt wird, wir wollen uns durch die Zölle von China abkoppeln. Das Decoupling von China, also die Trennung quasi der US-Wirtschaft von der chinesischen Wirtschaft. Ich glaube, hier handelt es sich ja nicht um eine Aufteilung des Weltmarkts in eine chinesische Sphäre und in eine US-Sphäre, sondern ich glaube, dass die US-Regierung hier versucht, die eigene Ökonomie zu isolieren von Schäden, die sie China zufügen möchte. So. Insofern glaube ich, es geht eigentlich mehr um eine Verteilung von Schäden. Es ist eine politisch hergestellte Krise, interessanterweise. Diese Schäden sind jetzt keine Finanzkrise wie 2008 oder so, die kommt nicht von oben, sondern die wird richtig hergestellt und das ist jetzt Krieg. Erstmal auf Handelsebene. Ja, es ist interessant, dass du sagst, erstmal auf Handelsebene. Aber letztendlich, wie in jedem Krieg, ist es dann ja schon die lohnarbeitende Klasse, die entweder in Gräben verblutet oder eben jetzt in den Supermarktschlangen die letzten bezahlbaren Produkte noch irgendwie abgreifen muss und dann irgendwie ansonsten sich da einschränken muss. Ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die USA sich herausgefordert sehen, auch militärisch, gerade sozusagen, was so den südostasiatischen Raum angeht und ja auch schon unter Obama bis hin zu Biden angefangen haben, zu versuchen, China von bestimmten technischen Entwicklungen abzuschneiden, also gerade was so die Chipproduktion angeht, die ja auch militärisch durchaus relevant ist. Gut, aber bevor wir dazu kommen, was die Trumpsche Zollpolitik jetzt eigentlich für die Stellung der USA als imperialistischer Hegemon bedeutet, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück auf den Welthandel und auf so zentrale Handelspartner wie China, Europa oder auch zum Beispiel Deutschland oder den globalen Süden allgemein. Also welche Folgen wird es denn auch für die Lohnarbeiten in diesen Ländern haben, dass jetzt offensichtlich erstmal der Welthandel unterbrochen wird auf diese Art und Weise? Also jetzt haben wir natürlich teilweise diese 90 Tage, wo das jetzt erstmal ausgesetzt worden ist, aber wir wissen jetzt also auch nicht, wie wird es dann fortgeführt. Nach diesen 90 Tagen macht Trump wieder dasselbe oder gibt es bis dahin die berühmten Deals oder so. Klar ist schon mal, bei China gibt es keine Ausnahme und ich glaube, das ist schon mal auch eine Riesendisruption des Welthandels, weil ein Großteil des Handels zwischen, also das sind ja die beiden größten Volkswirtschaften der Welt und wenn sozusagen die nicht mehr miteinander handeln, dann ist es ja schon mal auch ein riesiger Teil des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, was da wegbricht. Und welche Auswirkungen würde so eine Zollpolitik denn auf die lohnarbeitende Klasse in diesen Ländern haben, also EU, China oder auch Länder wie Vietnam beispielsweise? Naja, wie du sagst, das ist ja im Moment alles noch ganz unklar. Es ist unklar, welche Zölle überhaupt bestehen bleiben. Es ist unklar, welche Zölle überhaupt noch kommen. Welche ausgesetzt werden, welche vielleicht gesenkt werden und so weiter und so fort. Insofern kann man an der Stelle jetzt natürlich nicht sagen, welche Auswirkungen das auf die Unternehmen in jeweiligen Ländern hat. Und die lohnarbeitende Klasse hängt ja in ihrem Schicksal am Erfolg der Unternehmen. So, wenn bei den Unternehmen das Geschäft dann schlecht läuft, dann gibt es entweder Lohnsenkung oder Entlassung oder halt die ganz normalen Mittel. In der Summe sieht es im Moment so aus, wegen dem, was ich gerade eben ja schon gesagt habe, dies ist kein Konjunkturprogramm, sieht es im Moment danach aus, als ob hier lediglich Schäden verteilt werden. Das wird ja im Moment auch immer gesagt, Handelskriege kennen nur Verlierer. Das stimmt natürlich nicht, aber überall fallen Verluste an. Soweit stimmt es schon. hinterher wird es dann schon einen Gewinner geben. Aber Verluste fallen erstmal an und insofern wird sich jetzt die Lage für die Unabhängigen erstmal wahrscheinlich verschärfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es einzelne Pockets, wo mehr geht. Kann ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich meine, weil summa summarum, durch Zölle wird halt dem Ausland die heimische Nachfrage versperrt. Das heißt, die Nachfrage sinkt. Und das in einer Zeit, wo es sowieso zu wenig gibt. So, wo es ohnehin Überproduktion herrscht. So ist es. Und ja, wenn es nicht gut läuft, dann werden die Unternehmen schon entsprechend reagieren, werden die Lohnabhängigen dafür haftbar machen, dass die unternehmerische Rechnung wieder aufgeht. Entweder indem sie sie billiger machen oder produktiver. Dann jetzt doch mal noch die Frage, USA als imperialistischer Hegemon. Also jetzt in der Gesamtschau. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem nochmal. Also ich glaube, wir haben jetzt schon etabliert, es droht ein langfristiger Handelskrieg. Der soll Schäden bringen, und zwar in der Hoffnung der Trump-Regierung natürlich am besten bei den anderen mehr als bei denen selbst. Aber trotzdem, es ist ja schon eine ganz klare, bewusste Disruption. Und ist das jetzt eher ein Zeichen des Niedergangs der USA als imperialer Hegemon, eine Erosion hegemonialer Macht und der Versuch sozusagen, jetzt noch zu retten, was zu retten ist? Oder hat das tatsächlich auch irgendwie Aussicht darauf, dass die USA sich jetzt auch wieder in ihrer Macht festigen? Ja, also offensichtlich gab es ja Effekte, die sind nicht mit einkalkuliert worden. Also ich würde mal vermuten, dass jetzt Trump nicht gedacht hat, dass er ein Problem mit seiner Verschuldung haben könnte. Ich glaube, die dachten, es geht durch und der Markt würde sozusagen nicht so reagieren auf die USA. Ne? Haben die jetzt ihren Untergang beschleunigt oder tatsächlich den ersten Schritt getan, um America wieder great zu machen? Ja, das ist immer so. Da gibt es immer starke Meinungen dazu. Ich würde mir da eine Prognose auf jeden Fall nicht zutrauen, aber man kann schon sagen, dass die jetzt mit diesem Zollkrieg ist schon eine eindrucksvolle Demonstration der Macht. So, es ist, kann man nicht sagen, dass die USA nicht mächtig wären. Sie demonstrieren mit diesem Zollkrieg und mit dem, was dieser Zollkrieg anrichtet und anrichten könnte, demonstrieren sie ihre Macht. Gut, ist es jetzt eine Festigung der US-Macht oder eine Erosion der Macht? Es ist eben immer beides. Es ist ähnlich wie vor zwei Wochen, als Trump die reziproken Zölle erst für 90 Tage ausgesetzt hat. War das eine Kapitulation, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat? Oder ist es bloß eine Feuerpause? Es ist immer beides. Einerseits demonstrieren sie ihre Macht. Auf der anderen Seite werden sie konfrontiert mit ihrer eigenen Ohnmacht, weil die gleich eigentlich doppelt auftritt oder sich zeigt diese Ohnmacht, nämlich einmal dadurch, dass die USA sich ganz offensichtlich genötigt sehen, diesen Zollkrieg vom Zaun zu brechen, weil der Weltmarkt nicht mehr so funktioniert, wie sie es gerne hätte, weil sie nicht mehr automatisch der erste Profiteur des Weltmarkts sind. Das ist ja schon Zugeständnis der Schwäche und an zweiter Stelle auch, übrigens auch noch der Punkt, nee, es sind eigentlich drei Punkte, zweiter Stelle auch jetzt eben die Schäden, die die USA und die US-Wirtschaft erwartet und die sie wahrscheinlich treffen. Auch da bemerken sie die Abhängigkeit vom Ausland oder von der Weltwirtschaft, was ja auch ein Eingeständnis der Schwäche ist. Aber auch als dritter Punkt, wo man die Ohnmacht der USA ein bisschen merkt, ist diese Willkür, mit der Trump da losgeht. Weil ich meine, in früheren Zeiten hätte sich die US-Regierung doch alle Staaten der Welt zusammengetrommelt und man hätte sich bei der Welthandelsorganisation getroffen und man hätte die Welthandelsregeln neu geschrieben. Und dann hätte es ein Welthandelsregelwerk gegeben, nach dem Gusto der USA, wo die Regeln so aufgelistet sind, dass die Erträge in den USA anfallen. Sowas scheint es aus Sicht der USA gar nicht mehr möglich zu sein. Also ein Set von Regeln, die für alle gleich sind, wo jeder mitkonkurrieren kann, jeder sein Glück versuchen kann, wo aber automatisch die USA von profitieren. Das scheint nicht mehr denkbar zu sein, deswegen agiert man so willkürlich, quasi per Dekret. Man möchte quasi per Dekret die Erträge des Weltmarkts in die USA lenken. Ein extrem widersprüchliches Unterfangen, weil es das ähnelt, weil es im Grenzfalle ähnelt das dann irgendwann sowas wie einer Preisfestlegung so Managed Trade, wie die USA in den 80er Jahren gegenüber Japan, dass die Japan gesagt haben, ihr müsst jedes Jahr 10 Millionen Autos von uns kaufen und 5 Millionen Computer und zu dem und dem Preis und so, wo gar kein freier Welthandel mehr ist, sondern quasi wo der Handel dekretiert wird. Es wird dann schon, geht schon so in Richtung von Realsozialismus, dass quasi auch noch die Preise, man kann im Endeffekt müsste sie dann sagen, wir kaufen eure Autos für 10.000 Euro und ihr kauft unsere Autos für 20.000 Euro. So, also das wäre schon konsequent, wenn man da wirklich so ins Detail geht. Gut, das ist also insofern ist es eine Demonstration der Macht, aber auch eine Demonstration der Ohnmacht, insbesondere durch die Schäden, die dieser Zollkrieg der US-Wirtschaft zufügt. Das wird nur die US-Regierung von gar nichts abhalten, weil damit ist sie ja in ihrem Ausgangspunkt wieder angelangt. Die Ausgangspunkt war ja die Abhängigkeit, die Ausgangspunkt war die relative Schwäche der USA. Und insofern, ob es jetzt eine Erosion, einerseits ist eine Erosion, andererseits ist eine Dokumentation der Macht und wie es ausgeht, wird man sehen. Klar ist nur, die USA werden an der Stelle nicht Schluss machen, weil nur dadurch, dass sie am Ende wieder auf ihren Ausgangspunkt zurückgeworfen sind, wird sie eher bestärken, zumindest die US-Regierung eher bestärken darin, es jetzt weiter zu versuchen. Und ich würde ja auch denken, dass diese Frage, die die US-Regierung da aufwirft, auf der Ebene des Handels nicht endgültig entschieden werden kann. Weil das ist eigentlich eine Machtfrage. Eine sehr umfassende Machtfrage, die mit Zöllen fast nicht geklärt werden kann. Das ist zu befürchten. Um es vielleicht mal auszusprechen, also du sprichst davon, dass es eine militärische Lösung dieser Machtfrage geben müsste, letzten Endes. Das wollen wir uns allen mal nicht wünschen, aber momentan sieht es ja so aus, also auch wenn wir uns jetzt die Eskalation am rechten unteren Rand Europas angucken, also Ukraine und so weiter und so fort, geht ja alles so ein bisschen in die Richtung. Und auch hier ist es ja schon so, dass seit Obama diese Pazifikstrategie mehr so in Richtung China orientiert ist. Und man sieht jetzt auch an diesem Zollkrieg, selbst dieser Einbruch der Staatsanleihen hat Trump jetzt nicht dazu gebracht, diese Zölle für China nochmal in Frage zu stellen. Und damit ist ganz klar, wer da der Adressat, der primäre Adressat dieser Auseinandersetzung sein soll. Und dann, ja, ist so ein bisschen dann die Frage, wie der Rest der Welt dann da reingezogen wird oder nicht. Ja, es ist ja auch so ein Kennzeichen, ist einfach ein Kennzeichen rechter Politik. Es wird ja immer gefragt, wo beginnt der Faschismus? Ist das schon Faschismus oder ist es noch keiner? Und dann merkt man an der Stelle auch, aha, es gibt anscheinend fließende Übergänge von der bürgerlichen Mitte hin nach rechts, was dann in Begriffen wie Faschisierung ausgedrückt wird. Also es scheint ein Kontinuum zu sein nach rechts. Aber was dieses Kontinuum, wo das, in welche Richtung das hingeht oder so, das führt ja Trump auch vor, nämlich Widersprüche zur Kenntnis zu nehmen, aber die gleichen Widersprüche, die die bürgerliche Mitte auch zur Kenntnis nimmt, sogar die gleichen Ziele zu verfolgen. Also Make America Great Again ist jetzt nichts, was Obama nicht verfolgt hätte oder Joe Biden. Nur das spezifisch Rechte oder dann halt latent faschistische an der Stelle ist ja immer, dass diese rechten Politiker und Politikerinnen das versuchen, mit Gewalt zu lösen. Also sie sagen quasi, dieser Zollkrieg schadet der US-Wirtschaft, dann muss sie das halt leisten. Dieser Zollkrieg schadet der US-Kreditwürdigkeit und dem Dollar. Dann muss der Dollar das halt leisten. Ja. Es ist, wir machen keine Freihandelsabkommen, wir machen mit Zwang. Wir setzen auf Strafe. So, es ist, das ist quasi, ja, das ist ein bürgerliches Notstandsprogramm. Es ist, löst natürlich die Widersprüche nicht auf. Aber das zeigt das spezifische Recht der Politik. Diese Kompromisslosigkeit, dieses, jede Vereinbarung mit dem Gegner ist eine Kapitulation. Überhaupt gar nicht mehr auch an den Nutzen oder an das materielle Interesse des Gegners appellieren, sondern einfach nur noch mit Strafe zu appellieren. Ja, wobei jetzt die Gewaltdrohung ja auch den aus der Perspektive heraus linken Regierungen der USA jetzt auch nicht so fremd war. Und einer unserer Ausgangspunkte war ja auch, okay, also offensichtlich ist die Grundlage für die hegemoniale Macht der USA auch die Möglichkeit, militärisch an jedem Flecken dieser Erde zu dominieren. Also sozusagen strukturell in der Lage zu sein, für jedes andere Land auf der Welt, außer jetzt vielleicht Russland und man muss auch sagen, immer mehr eben China, eben so eine Herausforderung darzustellen, dass, ne, die eigentlich nur, also das völlig klar ist, wer Sieger dieser Auseinandersetzung sein wird. Also kein anderes Land der Welt ist in der Lage, an jedem Punkt der Erde militärisch einzugreifen. Nur die USA und eine Bedrohung darzustellen. Und auch wenn man nett redet, am Ende jeder Ordnung steht immer die Gewaltdrohung. Und das war ja auch bei Obama und anderen Linkeren, also Clinton und so weiter und so fort, auch der Fall. Ich meine, Clinton ist ja, obwohl, ja, lehne ich mir jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich meine, auch Clinton hat ja militärische Einsätze angeordnet. Ich glaube, Kosovo war das noch unter Clinton? Ja, ne? Zum Beispiel. Genau. Da war ich noch klein. Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau. Da vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar mit einem kurzen Blick auf die Kräfteverhältnisse hier in Deutschland. Also das deutsche Wirtschaftsmodell sehr, sehr stark exportorientiert. Also das deutsche Kapital setzt auf Export, insbesondere Maschinenbau, Autoindustrie und Chemieindustrie. Und das Zugpferd der deutschen Exportwirtschaft war schon immer irgendwie die Autoindustrie, die sich ja derzeit in der Krise befindet. Wir haben das jetzt alles gelesen über VW, Elektromobilität verpasst und so weiter und so fort. In den letzten Jahren schwankt Deutschland zwischen Stagnation und Rezession. Und eine entsprechende Verschärfung der Klassenkämpfe ist auch absehbar. Also gerade mit diesem nun beschlossenen Kriegskeynesianismus und einer rechten Regierung unter Friedrich Merz, die im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit die Axt an den Sozialstaat anlegen will, gleichzeitig aber an der Schuldenbremse festhält, also an dem strukturellen Zwang, den Sozialstaat kaputt zu sparen und nur in Sachen Aufrüstung und Hochrüstung Ausnahmen ermöglicht, was gleichzeitig auch wieder Druck auf den regulären Haushalt ausübt, weil die Schulden und die Zinsen werden ja aus dem regulären Haushalt dann abgezahlt. Also die Gewerkschaften sind, auch wenn sie wieder ein bisschen klassenkämpferischer agieren als noch vor ein paar Jahren, sehr, sehr schwach. Also gerade Industriegewerkschaften sind nur am Abbauen. Verdi versucht jetzt wieder ein bisschen im Dienstleistungsbereich Fuß zu fassen, ist aber gleichzeitig nicht mal streikfähig, was den öffentlichen Dienst oder so angeht. Und sie lassen sich auch immer wieder in diese deutsche Standortlogik einbinden, zuletzt über die konzertierte Aktion, die Scholz da ausgerufen hatte. Also es drohen Stellenabbau, es droht Kurzarbeit, Standortverlagerung, zunehmender Druck auf die Lohnkosten, zunehmender Druck auf die Löhne damit, Angriff auf historisch erkämpfte Arbeitszeitregelung durch Ausweitung der Wochenarbeitszeit, Tarifflucht und Rufe nach Reform am Arbeitsmarkt, das Bürgergeld, eine schlecht umbenannte Variante von Hartz IV, wird angegriffen. Alles, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Wie müssen wir als gesellschaftliche Linke jetzt agieren, um wenigstens das Schlimmste zu verhindern? Das ist eine große Frage, aber ich glaube, mit dem Stichwort Standortlogik hast du es schon gesagt. Das ist ja das Problem. Hier wird ja keine quasi jetzt von der Problemlage, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, wird ja keine Klassenfrage aufgemacht, sondern es wird ja eine nationale Frage aufgemacht. Jetzt im Falle Deutschland ist ein Exportland, hängt ab von der ausländischen Nachfrage und nicht nur durch Export, sondern auch durch Kapitalexport, also die ganzen Fabriken, die im Ausland stehen und so weiter und so fort. Und Deutschland als Standort merkt jetzt quasi, dass es die Bedingungen seines eigenen Erfolgs gar nicht unter Kontrolle hat, sondern dass die eigentlich unter Kontrolle der USA stehen. Deswegen rüsten wir jetzt auch an der Seite der USA und auf Wunsch von Trump. Der war jetzt immer wieder gesagt, und Europa macht sich durch seine Aufrüstung unabhängig. Es war ja der explizite Wunsch der US-Regierung, dass Europa aufrüstet. Insofern ist es keine Unabhängigkeit, Unabhängigwerdung, würde ich sagen, sondern das ist ein Versuch, an der Seite der USA als strategisch wichtiger Partner zu bleiben und so Anteil zu haben an der US-Macht. Man will ja die USA unter dem Schirm der USA diesen Weltmarkt bedienen, weil das kann man nicht ohne die USA, und das kann man übrigens schon gar nicht gegen die USA als eigene Weltmacht. Vollkommen undenkbar, dass Europa das macht. Also insofern hängt man sich an die USA dran, als die Garantiemacht des Weltmarkts, den man selber bedienen möchte. Man hat ja auch ganz gut gelebt als Subimperialist unter der US-Hegemonie. Also eigentlich hat Europa und insbesondere Deutschland ja sehr profitiert. Also das ist ja letztendlich, letzter Zeit wird ja so viel von der Friedensdividende gesprochen, aber es ist ja eigentlich keine Friedensdividende gewesen, sondern schlicht und einfach die Tatsache, dass die Amerikaner die Rüstungskosten für uns getragen haben und wir dann von dem freigeschossenen Handelswegen dann direkt profitieren konnten. Naja, und die USA haben das nicht deswegen gemacht, weil sie so ein gutes Herz haben, sondern weil sie ihrerseits als Garantiemacht des Weltmarkts halt ihren Vorteil gesucht haben. Und dieser Vorteil wird jetzt angezweifelt von der US-Regierung. Das ist das Problem für Europa und insbesondere für Länder wie Deutschland, dass sie auf der einen Seite von dieser Weltmacht abhängen und von dieser regelbasierten Weltordnung, wie es immer gesagt wird, oder auch wertebasierte Weltordnung abhängen. Gleichzeitig die Garantiemacht dieser Weltordnung sagt, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Es ist sehr interessant, wie die deutschen Unternehmen, zum Beispiel in Form des Instituts der deutschen Wirtschaft, das ist das arbeitgeberfinanzierte Wirtschaftsforschungsinstitut, wie die eine direkte Linie ziehen von geopolitische Unsicherheit hin zu unsere Heimatmärkte sind bedroht. Unsere Führungsrolle in der Technologie ist in verschiedenen Technologien ist bedroht. Also müssen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Also brauchen wir billige Arbeit. So, es geht direkt von der Geopolitik direkt hin zu längere Woche, Tagesarbeitszeit und Sozialabbau und so weiter und so fort. Feiertage abschaffen. Müssen wir jetzt Feiertage abschaffen. Die Bundeswehr. Mal sehen, was Ihnen noch so alles einfallen wird. So, das Problem für Linke ist jetzt, dass wenn man jetzt abhängt vom Bruttoinlandsprodukt, das macht man jetzt als Standort. Also, weil, wenn das Wohlergehen der Produzenten, das Wohlergehen der Lohnabhängigen abhängig ist von dem Standort und vom Gedeihen des Bruttoinlandsprodukts, ist natürlich schwer zu argumentieren. Ich denke, dass, also sagen wir so, insofern ist die Linke mit keiner neuen Frage konfrontiert. Es ist sozusagen, es gibt deswegen auch keine neuen genialen Antworten. Das ist das Traurige. Das Gute ist, die alten Antworten sind immer noch die passenden. Letztlich läuft es darauf hinaus, das Proletariat kennt kein Vaterland oder hat kein Vaterland. Das ist, glaube ich, jetzt relativ zentral. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Ole Niemann mit seinem Buch Warum ich nicht für Deutschland sterben werde oder kämpfen werde und so weiter, geht ja durch jede Talkshow. Und der macht dann schon die entsprechenden Argumente, weil im Prinzip ist die Frage, stehe ich für diesen Standort oder nicht, ist dann eben doch eine Klassenfrage. Insofern steht aber im Moment, ich glaube, dass die Frage von Krieg und Frieden, da muss die Linke sich positionieren. Also wenn sie nicht schon positioniert ist, letztlich muss man sich fragen, steht man an der Seite des eigenen Standortes? Oder sieht man diesen Standort als Ausbeutungsverhältnis? So, was daraus dann konkret folgt, das wird man, wie gesagt, das sind die ganz normalen Kämpfe, die ganz normalen Kämpfe um den Sozialstaat, die ganz normalen Kämpfe um die Löhne und um Arbeitsplätze. Und bei diesen Kämpfen sollte man muss man halt immer aufpassen, würde ich sagen, ob man den nationalen Standpunkt einnimmt. Ob man sich zum Beispiel, das ist ja eine beliebte linke Forderung, Schulden für Investitionen für Deutschland, so. Stellt man sich wirklich dahinter, dass man sagt, ja, wir brauchen sozusagen ein Ende der Schuldenbremse, damit Deutschland wieder investieren kann, um Wirtschaftswachstum herzustellen. Investitionen heißen ja nichts anderes als gelungene Akkumulation, die Lohnabhängigen herstellen. So, es ist, insofern sind Investitionen per se nichts Linkes. So, ich würde immer sagen, was Linkes wäre Umverteilen. Vermögensteuer, das ist was Linkes, nicht Investition. So. Oder, ob man überhaupt mal mitmacht bei diesem nationalen Wir, wenn man den Rechten entgegenhält, dass sich Migranten doch nützlich machen für Deutschland. So, das finde ich jetzt so ein mäßig gutes Argument. Oder wenn man sagt, es braucht mehr Kitas, damit die Frauen jetzt auch arbeiten gehen können. So, es ist immer so, man muss sogar vorsichtig sein, wie man da argumentiert. Eine Sache finde ich. Ich würde gerne noch kurz reingreifen, weil wo du jetzt Ole Niemann angesprochen hast. So ein bisschen ein Schwachpunkt seiner Argumentation ist ja, dass er das sehr, sehr aus so einem Individualismus heraus, also er argumentiert eigentlich als Monade und ich glaube, dass, was man da als Ergänzung machen muss, ist, dass man da tatsächlich aus Sicht der lohnabhängigen Klasse auch agieren muss. Also nicht nur, weil das, glaube ich, nicht viel bringt, als Individuum irgendwie zu verweigern und dann irgendwie einzukehren, sondern das müssen ja schon genügend Leute machen und die müssen am besten auch noch zusammen sich organisiert sein und einen gemeinsamen Plan damit verfolgen und also Klassenmacht letztendlich aufbauen von unten, um das in Frage stellen zu können. Also, und was das der Schwachpunkt an Oles Buch mir zu sein scheint, ist dieses rein auf sich selbst und sich als Individuum gucken. Da muss man, glaube ich, schon eher gucken, wie können wir als Klasse agieren, und das bedeutet logischerweise auch die Frage, wie können wir uns als Klasse organisieren um unsere Interessen. Und unsere Interessen können, da gebe ich dir vollkommen recht, natürlich nicht sein, wie sind wir am besten zu verwerten und wer ist noch mitverwertbar fürs deutsche Kapital, sondern wie befreien wir uns vielleicht aus dieser Logik und gucken eher mal, wie wir die Gebrauchswerte herstellen können, die wir für ein gutes Leben brauchen und nicht so sehr, um sie gut am Markt verwerten zu können. Und dann hat man auch auf Kita-Plätze einen ganz anderen Blick, ne? Also dann ist Kita-Platz ein Reichtum an Zeit und ein Reichtum an Freude für vielleicht auch die Kinder, die dann miteinander spielen können. Und das ist eine ganz, ganz andere Perspektive, als zu sagen, damit die Mutter dann auch noch arbeiten gehen kann. Ja, das klingt natürlich immer nach einem sehr großen Ziel und wie soll man das erreichen und wie organisiert man dafür Mehrheiten, wie überzeugt man die Leute überhaupt davon? Klar, das ist alles, weiß man ja, dass es ein großes Ziel ist und dass es in weiter Ferne liegt. Ja, ich finde eher, dass die Entwicklung des Weltmarkts darauf hindeutet, dass man um diese Frage einfach nicht herumkommt. Also so, das ist irgendwann, jetzt muss man halt da Farbe bekennen, sozusagen. Wie steht man zu dieser Frage? Eine Sache war mir noch aufgefallen, wie man als Linke da agieren kann. Ich finde eine Sache ganz interessant, und zwar, es wird ja schon länger davon gesprochen, dass jetzt der große Sozialabbau beginnt, aber irgendwie kommt er nicht so richtig. Er kommt nicht so richtig in Gang, dieser große Sozialabbau, der zumindest von links, jetzt ja von links aus die ganze Zeit gewarnt wird. Also wenn wir uns jetzt vergleichen mit der Agenda 2010 und so, ist es ja alles total sanft noch. Und dazu fallen mir zwei Sachen noch ein. Die eine Sache ist, ich könnte mir vorstellen, dass Sozialabbau gar nicht so einfach ist und Lohnsenkung und Sozialabbau gar nicht so einfach ist in Zeiten von Arbeitskräftemangel, weil eben sich dann doch irgendwie durchsetzt, dass in Zeiten von Arbeitskräftemangel die Lohnabhängigen in einer besseren Position sind als jetzt Anfang der 2000er, wo wir 5 Millionen Arbeitslose hatten. Das ist das eine. Und das andere, was mir dazu noch einfällt, ist ganz interessant, eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft von vor ein paar Wochen unter deutschen Unternehmen, die deutschen Unternehmen wurden gefragt, was ist denn die größte Bedrohung für den Standort und für die Geschäfte? Da war an erster Stelle, merkwürdigerweise, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die gesetzliche Krankenkasse. So, da scheint anscheinend sich was zusammenzubrauen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da gab es jetzt auch vor kurzem dieser Vorschlag, die ersten beiden Tage sind dann sozusagen, also dass das Krankengeld erst nicht gezahlt wird, sondern die Leute sollen sich mal zusammenkneifen und mal sich fragen, ob sie jetzt wirklich 1-2 Tage krank sind. Und erst ab dem dritten Tag ist es wirklich was Ernstes. Genau. Also an erster Stelle war das Gesundheitssystem, an zweiter Stelle war die Bürokratie und an dritter Stelle, noch vor Infrastruktur, vor Fachkräftemangel, kam der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das fand ich ganz interessant, weil es vielleicht doch so ist, dass auch von Seiten der Unternehmen dieser berühmte gesellschaftliche Zusammenhalt, der ja nötig ist für einen erfolgreichen Standort, dass um den ein Stück weit gefürchtet wird, was für unser Eins dann den Schluss draus zulässt, wenn man den gefährden kann, dann hat man vielleicht doch etwas in der Hand, womit man, also ich rufe jetzt gar nicht zum bewaffneten Aufstand auf, aber dass alle zufrieden sind mit dem, wie es ist, daran ist auch den Unternehmen sehr gelegen. Insofern kann man Unzufriedenheit vielleicht auch produktiv machen. Das lassen wir mal so stehen. Und Stefan, ich möchte mich sehr bedanken für deine Zeit und dass du heute dazugekommen bist. Bis zum nächsten Mal bei der Kommunistenkneipe. Vielen Dank. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.